Ich halte treulich still und liebe meinen Gott, ob mich schon oftermals drückt Kummer, Angst und Not. Ich bin mit Gott vergnügt und halt geduldig aus. Gott ist mein Schutz und Schild um mich und um mein Haus. Drum dank ich meinem Gott und halte treulich still. Es gehe in der Welt, wie mein Gott selber will. Ich lege kindlich mich in seine Vater.